Barbie, Ken und Skipper halfen der fast durchgedrehten Frau Kummermeier, die Reste ihres Wohnwagens zusammenzusuchen und auf einen Lastwagen zu laden. Glücklicherweise fand sich auch die Handtasche.